Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns gab es in mehreren Ländern und einer regionalen Organisation Festveranstaltung, Seminar über die Verdienste von Kim Jong-il, Vortrag, Leseveranstaltung, Bücherausstellung und Filmvorführung. An den Veranstaltungsorten wurden die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Jong-il und Kim Jong-un und die Bücher der TVRK ausgestellt. Bei Filmvorführung wurden der TVRK-Film »Ein ewiger Reichtum für die Lobpreisung der Sonne« gezeigt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten des mongolischen Kim Jong-il Kindergartens, der pädagogischen Hochschule Gorwang Erdene, des koreanischen Freundschafts- und Kulturzentrums in der Mongolei, des serbischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns, der ugandischen nationalen Widerstandsbewegung, des ugandischen nationalen Exekutivkomitees der panafrikanischen Bewegung, des ugandischen nationalen Sozialideologie-Studienkomitees, der Universität Makerere, der Grundschule Kitante in der Stadt Kampala und des Afrikanischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum Geburtstag vom großen Generalissimus Kim Jong-il sowie die Massen. Auf den Veranstaltungen in der Mongolei wurden die Glückwunschtelegramme an Kim Jong-un angenommen.